Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der gerne Kanzler wäre, aber er hat noch keine Alternative für die Raute gefunden. Hier ist René, hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir an den digitalen Empfangsgeräten. Und ich werfe die Begrüßung gleich weiter. Hallo, Marc. Ja, hallo, ich grüße euch, meine lieben Fans da draußen und natürlich den lieben Stefan und den René. Hallo, wie geht's euch? Ich hoffe, es ist alles okay bei euch. Lasst uns loslegen. Aber natürlich. Und das ist der Mann, der auch mit Zähnen zusammensprechen kann. Genau, man denkt, er redet Bauch. So, ihr merkt schon, wir sind wieder mal zu dritt. Ja. Einfach deswegen. Es ist einfach schön zu dritt, oder? Einfach, weil es schön ist. Ja, ja, es ist richtig schön. Ich liebe Podcasts zu dritt. Ein Podcast zu dritt. Ein Drittcast. Ich hab neulich einen guten Witz gehört, den haue ich mir jetzt schon raus, auch wenn kein Witzbattle ist, der passt gerade so gut. Wisst ihr aber, ob ich keinen Bock auf Dreier habe? Wenn ich zwei Menschen enttäuschen will, dann gehe ich zu meinen Eltern. Okay, den lassen wir mal so stehen. Aber war schon mal ein guter Einstieg. Das war aber schon die lustigste Stelle heute im Podcast, ja, würde ich fast sagen. René, hast oder Marc vielmehr, habt ihr oder hat Marc noch irgendwie auch eine Initiative zum Beginn quasi für die Hörer. Ein Auftaktwort. Ja, ein Auftaktwort, eine Auftaktrede, so wie René es gerade macht. War zu spontan. Marc ist halt nicht spontan. Marc sammelt die Sympathien dann zum Ende des Podcasts. Genau. Also wenn ihr Marc sympathisch finden wollt oder euch eine Meinung über Marc bilden wollt, dann müsst ihr noch ein bisschen weiterhören. Ihr dürft mir einfach nicht zum Auftakt gleich so komplizierte Fragen stellen. Viel einfacher wäre es doch irgendwie, was hattest du heute Morgen zum Frühstück oder wie waren die vergangenen 14 Tage oder wie geht's dir so? Marc hat noch nicht gemerkt, dass wir uns immer gegenseitig im Podcast die Beine stellen und dann über das Missgeschick des anderen lachen. Ja. Genau, immer von den eigenen Fehlern Marc, ablenken. Herzlich willkommen zum Podcast Irgendwas ist doch immer. Ja, Folge 37. Hey, freut mich, wieder hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Nein, liebe Zuhörer, ihr müsst wissen, Marc ist wie so ein PC. Er braucht halt am Anfang ein bisschen, aber er nimmt dann richtig Fahrt auf im Laufe der Sendung. Das werdet ihr sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dann hoffen wir mal, dass er sich im Podcast nicht aufhängt. Liebe Leute, ihr redet euch um Kopf und Kragen. Ihr seid schon fast justiziabel. Ja. Um Kopf und Kragen ist übrigens der Zweititel dieses Podcasts. Ja, ist ein guter Titel. Ich glaube, der könnte heute auch ein Thema sein. Ja. Aber Stefan, du wolltest ja vorher noch ein bisschen smalltalken. Dann stell mal bitte deine Frage an mich. Ich wollte gerade fragen, wie war dein Urlaub? Ach nee, der kommt ja Nein, noch. Mein Urlaub kommt ja Nein, noch. Wir haben gesagt, wir wollen nicht über Renés Urlaub sprechen. Dann machen wir das auch nicht. Deswegen machen wir eigentlich auch keinen Smalltalk. Genau. Es klang so ein bisschen schwedisch. Smörrebröt. Ja. Genau, Schweden fällt aus. Aber lustige Sache für euch da draußen. Der nächste Podcast ist genau zu einem Zeitpunkt, wo ich zwar nicht in Schweden bin, aber trotzdem nicht im Land. Also lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Stefan auf die Beine stellt. Ja. Ohne Marc. Das ist Bedingung, dass nicht Marc dazu benutzt. Was? Nein. Was? Aber wir wollen ja erstmal diesen Podcast über die Bühne bringen. Wir haben noch nichts besprochen. Also ich bin sehr gespannt. Genau. Also ich glaube, Stefan selber ist auch sehr gespannt, was ihm da wohl aus dem Hirne fließen wird. Ja, ich lese von Goethe vor oder so bestimmt. So habe ich schon mal als Alternative mir überlegt. Ne? Telefonbuch soll auch sehr spannend sein. Ich meine, das ist eine Handlung, aber geile Besetzung. Dünner geworden sind die Telefonbücher übrigens, ist echt? Mir aufgefallen. Ja, okay. Naja, die gab es jetzt kürzlich erst und die waren halb so breit und halb so hoch. Das Papier vielleicht dünner? Nee, ich glaube, es haben einige Leute sind abgesprungen. Einige Leute haben von Telefon auf E-Mail umgestellt. Na, zur Not kann man ja auch aus dem Branchenbuch vorlesen, oder? Geht ja auch. Naja, das ist glaube ich auch nicht dicker. Gut, andere schlechte Nachricht, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, aber mit Absicht, weil ich habe gewusst, dass es viel zu besprechen gibt heute. Das stimmt. Es wird nämlich ein pickepacke, vollgepackter Podcast mit einem brandaktuellen Thema. Wir können ja vielleicht gerade noch. Aber zuvor unterhalten wir uns noch so ein bisschen nett. Ja, selbstverständlich. Stefan, wie geht's dir eigentlich so? Mir geht's prima. Wir haben Sommer und ich bin sehr froh, dass der Sommer nicht so wie die letzten zwei Jahre ist bisher. Kein mega Hitzesommer, sondern ein ganz angenehmer Sommer. Das gefällt mir super. Einerseits ja, ne? Also man verträgt es irgendwie kreislaufmäßig irgendwie besser. Man ist ganz froh irgendwie, dass man nicht so weggebrannt wird wie in den vergangenen zwei Jahren. Ja. Und andererseits irgendwie auch, naja, so richtig Badewetter, das ist natürlich irgendwie auch nicht. Da freut man sich ja irgendwie auch jedes Jahr drauf. Wie es immer so ist, zu Weihnachten freust du dich darauf, mal baden gehen zu können. Und ja. Wenn du denn im Schwimmbad bist, irgendwie im Hochsommer, denkst du so, oh, was kriege ich eigentlich dieses Jahr zu Weihnachten? Wie es immer so ist. Man vermisst immer das, was gerade nicht da ist. Das ist es, ne? Und letztendlich muss man aber auch dazu sagen, also dadurch, dass das Wetter jetzt allen Prognosen zum Trotz halt nicht so ein Mega-Hitzesommer ist, habe ich ja die Hoffnung, dass vielleicht irgendwann mal wieder ein schöner Winter kommt. Ui, was verstehst du denn unter einem schönen Winter? Schon an den Winter. Ein schöner Winter. Denkt immer an den Winter. Genau, zieht euch mal kurz eure Jacken an, gedanklich, und die Handschuhe und die Mütze und den Schal und den Mundschutz natürlich. Ja. Und letztendlich ehrenrecht, der Winter ist doch, es schneit, 20 Zentimeter Schnee und drei Wochen Minusgrade. 20 Zentimeter nebeneinander. Ja. Es gibt Leute, die freuen sich auf ihren Sommerurlaub. Jetzt hör auf, den Urlaub mit deinen Schneeschichten zu vermiesen. Nein, aber könnt ihr euch noch erinnern an den Winter, wo so viel Schnee war, dass man immer nur so ein Meter Schluchten hatte, wo man langlaufen gehen konnte, so ein bisschen? Aber liegt vielleicht daran, dass ich in der Stadt wohne. Vor einigen Jahren. Ja, genau. Das war der letzte ordentliche Winter. Ordentliche Winter. Also ich sehe Stefan schon im Winter mit einem gefütterten Mundschutz durch die Straßen laufen. Wahrscheinlich von innen irgendwie mit Nerz verbrämt. Nein, ich kann euch ja mal ein Geheimnis verraten. Ich werde im Winter öfter angesprochen von Leuten, gerade die so einen Mütterinstinkt haben, so einen Mutterinstinkt, die sagen immer, sag mal, ist die Jacke nicht ein bisschen dünn? Und dann sind es vielleicht 0 Grad oder so. Und dann sage ich denen, naja, was soll ich denn bei minus 10 Grad anziehen, wenn die Jacke jetzt schon zu dünn ist? Das ist absolut korrekt. Deswegen, also. Und Kälte hat auch immer den schönen Vorteil, gegen Kälte kann man was machen. Man kann sich was anziehen. Richtig. Aber was machst du bei 35 Grad im Schatten? Du kannst ja die Haut nicht vom Leib kratzen, damit du weniger hast. Ich hab's versucht. Ihr wisst, ich habe es versucht. Ja, aber wie gesagt, stimmt. Wir wollen uns ja auf den Sommer konzentrieren. Gut, dass es ein bisschen Regen ist. Das finde ich sehr gut, auch für alle Gartenbesitzer, für die Natur. Und gestern hieß es in den Nachrichten im Wetterbericht, keine lange Sommerperiode gerade in Sicht. Nun gut, wir nehmen es so, wie es kommt, ähnlich wie die Pandemie. Wir können ja eh nicht ins Schwimmbad gehen, ne? Also von daher. Doch, ins Schwimmbad können wir doch gehen. Wir können bloß nicht baden. Das werde ich in meinem Urlaub auch machen. Ja. Ja, immer zwei Leute ins Becken oder was? Es soll tatsächlich. Und dann wird einmal ordentlich durchgeklort. Naja, es soll da tatsächlich durchaus weitaus weniger gefährlich sein als außerhalb des Schwimmbeckens, habe ich gehört. Ganz wegen genau. Der ganzen Chlorierung, weil du ja nicht duschen kannst und so. Und weil man sich nicht so nahe kommt, ich weiß es gar nicht genau. Ja. Ne? Also, ja, ne, wir werden, also diesen Sommer, wir werden diesen Sommer definitiv in Erinnerung behalten. Ja. Schon das erste Halbjahr. Genau. In vielerlei Hinsicht, ja. Definitiv. Das muss man einfach sagen. Definitiv. Genau. Aber wir können sagen, wir sind alle fit und gesund, uns geht's gut, ne? Und wir machen das Beste draus. Genau. Seht ihr. Ja, dann sind wir auch schon durch. War wieder eine tolle Sendung. Ist ja knallhart, ja, genau. Ne? Wir haben umgestellt auf 8 Minuten. Genau, ja, wir wollen jetzt kleinere, kürzere Podcasts machen. Kleinere Brötchen backen, ne? Aber dafür mehr. Genau, dafür im Zweitagesintervall. Gut, dann würde ich sagen, hören wir gleich die Begrüßung zur 38. Folge. Die kommen nämlich in einer Stunde raus. Wir kommen jetzt eigentlich zu unserem Thema und da müssen wir mal einen harten Schwenk machen. Brandaktuell. Und vielleicht müssen wir nochmal sagen, was heute für ein Tag ist. Wir sind Mitte Juli 2020. Jetzt gucken alle schön auf ihre Uhr. Genau, also für mich ist heute der 16.07. und für euch, die ganz, ganz zeitig schon den Podcast hören, 20. ist heute schon der 19. sogar schon. Der 19. noch. Weil, verrat nicht die Geheimnisse. Tipp für die unter euch, die immer nicht abwarten können, für die Early Birds gibt es uns schon am Sonntag. Ein Knaller, Leute. Probiert's aus. Vielleicht hat René ja auch nur geflunkert. Habe ich nicht, habe ich ja nicht laut gesagt. Aber nicht weiter sagen. Um Gottes Willen, Leute, nicht weiter sagen. Ich habe, aber nicht, genau, nicht übertreiben, nicht schon am Samstag da sitzen und auf Aktualisieren drücken die ganze Zeit. Das kann ich nachvollziehen. Manche sitzen schon seit Montag da und warten auf die nächste Folge. Es bilden sich Schlangen vor den Routern der häuslichen WLANs. Ja, man hat doch, habt ihr öfter, oder diesen Begriff hat man öfter nicht mehr gehört, ne? Stau auf der Datenautobahn. Ja. Das hat man früher irgendwie immer mal öfter gesagt, aber habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also ich kenne viele Bereiche, wo ich leider noch diesen Stau auf der Datenautobahn habe, was manchmal ein bisschen frustrierend ist im 21. Jahrhundert. Ja, das merken wir jedes Mal, wenn wir mit dir hier Videokonferenz machen. Das stimmt. In der Tat. Gelb ist schon gut. Stimmt. Gelb ist nicht gut und nicht schlecht. Gelb ist nicht gut und nicht schlecht. Allerdings heißt das auch, nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Also genau. Gelb tendiert eher zu Rot. Und Donnerstag ist der kleine Bruder von Freitag. Und Vater ist der Älteste. Ja. Und nachts ist kälter als draußen. So ist das. Ja. Ja, der Weisheiten-Podcast. Ich habe nachher auch noch eine Weisheit für euch im Witzbattle, aber wir müssen jetzt irgendwie ins Thema kommen, ob wir wollen oder wir nicht. Wir müssen jetzt ins Thema kommen. Deswegen, Contenance bitte, ein brandaktuelles Thema mit Berlin-Bezug, was natürlich total wichtig ist für unsere Hörer. Und das seid ihr. Genau, und ich bin gespannt. Ich glaube, ein Großteil der Hörer ist in dem Thema involviert oder hat das auch mitbekommen, mitverfolgt. Ich könnte mir vorstellen, dass aber viele nicht so viel davon mitbekommen haben und deswegen nehmen wir uns das jetzt zum Anlass, weil uns hat das Thema echt interessiert und wir haben da auch, jeder wahrscheinlich seinen Standpunkt und wir reden heute nämlich um ein Thema, was in Berlin gerade sehr aktuell ist. Es geht nämlich um diverse Diskussionen um Straßenumbenennungen in Berlin und da gibt es ein ganz aktuelles Beispiel, die Mohrenstraße in Mitte. Jetzt sind einige wahrscheinlich schon zusammengezuckt, der hat Mohren gesagt. Da war das denn? Weiß ich nicht. Hast du einen Schein dafür oder eine Befragung? Das ist die Frage. Das werden wir in den nächsten paar Minuten klären. Genau. Es könnten auch Stunden sein. Drei Stunden. Genau. Ja, genau. Also, wir wollen heute natürlich so ein bisschen darüber informieren, so ein bisschen Aufklärung schaffen. Vielleicht euch auch sensibilisieren und euch so ein bisschen auf den Zug aufspringen lassen. Natürlich auf den Zug. Ja, das ist sehr bildlich gesprochen, ne? Und natürlich wird es auch so sein, dass möglicherweise die ein oder andere ironische Komponente dabei ist, sage ich mal. Aber um hier einen Einstieg zu finden, haben wir uns überlegt, René wird kurz mal was zum Begriff Rassismus sagen, weil das Ganze hängt natürlich damit zusammen, wenn man jetzt ein paar Begriffe reinwirft, also Rassismus, klar, der aktuelle Hashtag Black Lives Matters, der ist genau nach dem Tod von George Floyd, glaube ich, ins Leben gerufen worden, ne? Oder gab es den schon vorher? Nee, der Black ist genau. Black Lives Matter. Das kam damit auf, ja. Das genau. Kind brauchte einen Namen und ich glaube, der kam da genau, zustande. Genau, ne? Gehen wir dann auf die Mohrenstraße danach nochmal ein. Aber selbstverständlich. Weil da gibt es natürlich, okay, alles klar. Also, ja, Thema, ein Aufregerthema. Vielleicht sollten wir ganz ruhig anfangen, weil wir haben es schon, wir haben die ganze Sendung ja schon mal geübt für euch. 12-mal. Nein, wir hatten ein langes Vorgespräch zu dem Thema, haben uns lange Gedanken gemacht, ob wir das Thema aufgreifen, weil es halt einfach ein Minenfeld ist, ne? Und worüber wir heute sprechen, hat viel oder geht so in die Rassismus-Geschichte rein. Ich habe mal geguckt, damit wir ja auch nicht irgendwie uns den Hintern verbrennen, ne? Weil da kann man ja schnell falsche Dinge sagen und deswegen habe ich mal geguckt. Es kann sehr heikel sein, ja. Genau, also erstmal unsere Meinung ist ganz klar, wir sind für Toleranz, Diversität, für Integration, für alle sollen sich lieb haben. Ne? Ganz egal, genau. Wie die aussehen, wie sie riechen, wie, ja, alles egal. Genau. Die Welt ist bunt, sagen wir. Deswegen habe ich mir mal, die Welt ist bunt und ich habe mal geguckt, was Rassismus in dieser bunten Welt denn eigentlich von uns will. Ne? Und da bin ich auf eine interessante Sache gestoßen. Also heutzutage, ich hatte auch als Vorbereitung Gespräche mit anderen Menschen, die ich so kenne, um mal so abzuklopfen, wie die auf das Thema reagieren. Und da ist man ganz schnell in der Schiene, ah, da darfst du nicht sagen, nee, und das macht man so nicht. So, deswegen bin ich zu Wikipedia gegangen, weil Stefan hat noch meine mein Brockhaus, meine Brockhaus-Reihe. Da muss ich bei Wikipedia mal gucken, empfehle ich euch auch sehr. Das ist ein riesengroßer, umfassender Artikel zum Thema Rassismus. Und im Kern, meistens ja die ersten Sätze, steht da, Rassismus ist da, ist was, wenn anhand von äußerlichen Merkmalen Menschen in Rassen kategorisiert werden und die Fähigkeiten und die Wertigkeiten der Menschen an dieser Rasse festgemacht werden. Also auf Deutsch gesagt, wenn ich sage, dieser Mensch hat große Ohren, gehört der Rasse der Großohren an und Großohren sind generell nicht ganz so helle. Das ist mal ganz einfach und simpel gesagt, das ist Rassismus. Ne? Kann man jetzt abstrahieren auf die Debatte, die halt da existiert, ne? Mit Hautfarbe. Das heißt, wenn ich sagen würde, der hat schwarze Haut, gehört zu der Rasse der Schwarzen und Schwarze sind nicht ganz so clever, das ist ganz klar Rassismus. Ne? Also, um es kurz zu machen, aber wir werden die Diskussion gleich noch ausweiten, wenn ich sage, der ist dunkelhäutig, hat das nichts mit, also in meinen Augen, nichts mit Rassismus zu tun und laut Wikipedia-Definition auch nicht. Aber man soll ja nicht alles glauben, was in Wikipedia steht. Ne? Genau, also das ist so ganz im Groben. Ich habe mal, es geht dann auch um Diskriminierung, ne? Es geht darum, dass man Herrschaftsverhältnisse versucht, damit zu rechtfertigen. Also dass man, wie es im Nationalsozialismus ja der Fall war, sagt, wir sind die höhere Rasse und deswegen die bestimmende Rasse. Das ist Rassismus. Ne? Rassismus hat blöd gesagt auch nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun. Das wird greift oft ineinander. Ne? Aber Fremdenfeindlichkeit, und ich glaube, das ist eher das Thema, was wir hier öfter treffen und worum es auch in diesen Debatten geht. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sind zwei Dinge, die halt so nebenher und überlappend existieren. Und ich glaube, Fremdenfeindlichkeit ist fast das größere Problem. Und meistens aber, wie du schon sagst, in einen Topf geworfen werden. Ja, und ich glaube, Fremdenfeindlichkeit ist auch das verbreitetere Problem. Ich glaube, wenn man so Leuten in seinem Umfeld, die vielleicht mit Ausländern nicht klarkommen, oder die vielleicht sagen, der Schwarze, ich glaube nicht, dass die die Denker haben, der ist schwarz, der gehört in die Rasse der Schwarzen und der ist nicht ganz so clever. Glaube ich nicht. Nein, ich würde auch eher über die Fremdenfeindlichkeitsschiene kommen, weil Fremdenfeindlichkeit ist auch schon wieder sehr konkret. Wo kommt das her? Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass. Ich sehe das begründet in einer Angst vor dem Fremden. Und ich denke, die wohnt uns allen inne. Jetzt versuchen wir so langsam mal der Sache irgendwie so ein bisschen auf den Grund zu kommen. Also ich wachse irgendwie auf, ich werde sozialisiert etc. Und natürlich stoße ich dann irgendetwa auf irgendetwas oder auf irgendjemanden, der irgendwie anders ist. Das heißt nur die Haut. Und das ist erstmal befremdlich, ne? Ja, ganz genau. Und befremdlich ist ein, naja, sagen wir mal, nicht so positiv belastetes Wort. Das heißt, es ist etwas, was mich so ein bisschen aus der Bahn wirft. Ne? Mhm. Es entspricht nicht meinen Normen und Werten, sei es nur alleine durch die Tatsache, wie jemand aussieht oder riecht oder sich verhält oder spricht. Kann es auch sein, wenn der vielleicht einer anderen Gruppe angehört, zum Beispiel eine andere Abteilung in der Firma? Hat man nicht da auch dieses Gefühl, dass man sagt, oh, der gehört zu den anderen? Ne? Uiuiui, soweit würde ich mich ehrlich gesagt nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Aber es gibt dieses Phänomen, das ist uns allen bekannt, oder? Dass man so eine Gruppen, genau, dass man so eine Gruppenzugehörigkeit hat. Genau, damit geht das los. Ne? Und dann würde ich fast sagen, dass vielleicht Fremdenfeindlichkeit dann eher in die Richtung geht, das Fremde mehr an äußerlichen Merkmalen festzumachen. Ne? Also diese Grüppchenbildung ist ja auch, hat ja einen riesen Vorteil. Die sorgt für Zugehörigkeit, die sozialisiert, ne? Die darf aber dann nicht in diesem Bereich abrutschen, dass man aufgrund von Äußerlichkeiten Grüppchen bildet, ne? Und was immer ganz wichtig ist, Toleranz, ne? Die muss man dann halt, den muss man halt auch walten lassen. Okay, also dann konkretisiere ich es nochmal ein bisschen und sage irgendwie für die Höhlenmenschen damals von vor, ich weiß nicht wie vielen tausend Jahren, war es irgendwie von großem Vorteil, wenn sie sich irgendwie zusammenrotten, weil dann hatten sie eine größere Chance irgendwie in der feindlichen Umwelt irgendwie zu existieren. Und das mag sich jetzt irgendwie im Denken irgendwie bis heute gehalten haben. Und deswegen ist das irgendwie bei uns noch so programmiert, In unserer fortschrittlichen und eigentlich toleranten und aufgeklärten Welt ist es aber eigentlich fehl am Platz, weil das führt dazu, dass wir eben Andersartige eben seltsam betrachten, auf eine Art und Weise, die heutzutage einfach politisch, wie wir so schon sagen, nicht mehr korrekt ist. Möchtest du damit sagen, dass ein intelligenter Mensch durchaus in der Lage ist, über dieses Gefühl des Ungewohnten, das ihm vielleicht bei einem Menschen, der anders aussieht, überkommt, dass er über dieses Gefühl hinwegkommt durch Offenheit und Toleranz und sagt, ja, der sieht anders aus, bin ja nicht blind, aber ist ja auch ein ganz normaler Mensch. Natürlich glaube ich das. In der Tat. Also ich wüsste nicht, sagen wir es mal so, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Jetzt würde ich deine Gegenrede dazu gerne hören. Nee, das, ich frage mich gerade, ob dazu ein gewisser Intelligenzquotient gehört, um das auf die Reihe zu bekommen. Oder was eben Menschen, die so nicht denken, die dann sagen, nee, und hier, ne, weg mit dem und der gehört dir nicht her. Was den von einem Menschen unterscheidet, der da sagt, aha, der kommt woanders, der hat bestimmt was Interessantes auch zu erzählen. Ist vielleicht. Ich sage, das ist keine Frage der Intelligenz, sondern es ist nur eine Frage des Wissens. Ich kann in Intelligenz haben wie 5 Meter Feldweg ungepflügt, aber ich kann trotzdem ein gerüttelt Maß an Wissen irgendwie anhäufen. Kann irgendwie ein Fachidiot sein, sonst irgendwas. Also ich will damit nur sagen, wenn die entsprechenden Informationen da sind, die dazu führen, dass er das Verstehen irgendwie einsetzt, dann das muss es nicht unbedingt mit einer höheren Intelligenz irgendwie verknüpft sein. Okay, damit hast du meine These, dass ein bisschen Intelligenz dazu gehört, nicht fremdenfeindlich zu sein, hast du damit eben ein bisschen an die Seite geschoben, ist ja in Ordnung. Das heißt, es ist dann eher Perspektive, Offenheit und Denkmuster in irgendeiner Form. Ja. Werte, Einstellungen, keine Ahnung. Ja. Übrigens die rassistische Geschichte, um da jetzt auch nochmal, ich versuche da mal wieder ein bisschen zurückzugehen, hat dann auch, da kommen so Äußerungen, ne, dass Verunreinigung von Blut, ne? Das haben wir vielleicht so alle auch schon mal in aktuellen Wahlkämpfen gehört, ne? Dass man die Sorge davor, dass die eigene Gruppe, der man angehört, ausstirbt, dass Vermischungen stattfinden, dass und bezogen auf wieder Äußerlichkeiten, ne, das ist Rassismus, ne? Also nochmal, wenn ich sage, da drüben steht ein Schwarzer, ist das kein Rassismus? Das ist nur eine Feststellung. Dann ist es vielleicht nur eine unglücklicher Ausdruck. Ich hatte die Diskussion nämlich gehabt, dass jemand meinte, es ist nicht korrekt, jemanden bezeichne als Schwarzen zu bezeichnen, weil ich reduziere ihn damit auf seine Hautfarbe und da ist eine wirklich eine ziemlich intensive Diskussion entsprungen, auch eine sehr emotionale, weil der eine sieht das als Abwertung, wenn man diesen beschreibenden Begriff der Hautfarbe nimmt, der andere sieht das einfach nur als Beschreibung, ne? Und ich glaube, diese Sensibilität ist wahrscheinlich gerade jetzt extrem gefragt. Ja. Das spielt jetzt in das Thema rein, was ich so ein bisschen recherchiert habe, nämlich verletzende Sprache. Ah, sehr interessant. Welche Wörter wir im allgemeinen Sprachgebrauch verwenden und welche Wirkung sie nach außen haben. Ist es nur die Wirkung, die ich dem beimesse? Oder muss ich selber dafür sensibilisiert sein, wie bei dem entsprechenden Rezipienten, also demjenigen, der das eben hört, was ich ausspreche, wie das bei dem ankommt und wie der das interpretiert? Ja. Das ist ein guter Punkt und dabei geht es wahrscheinlich nicht nur um den, der es hört, den du ansprichst, sondern auch der daneben sitzt und das hört, weil das ist so ungefähr die Diskussion, die ich hatte, wenn ich jemanden als Schwarzen bezeichne, denn das war nur eine theoretische Diskussion, also ich habe jetzt nicht irgendjemanden als da auf seine Hautfarbe reduziert, aber wenn ich jemanden als Schwarzen bezeichne, dann kann ein Zuhörer das für denjenigen als verletzend empfinden. Ne, und ich glaube, das sind auch die Leute, die jetzt da in dem Thema ganz empathisch und aktiv dann zu Worte greifen und sagen, hier, so darf man nicht reden, diese Wörter müssen unterbunden werden in Zukunft. Das heißt, das, was ich äußere, klar, ich mache es aus meinen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, jemanden mit der Bezeichnung seiner Hautfarbe zu beleidigen. Ich würde es auch nicht als beleidigend empfinden, wenn irgendjemand, weil es notwendig ist, mich zu identifizieren, weil ich vielleicht in einer Gruppe unterschiedlicher Hautfarben sitze, wenn jemand sagt, hier, der Weiße da. Also das wollte ich gerade sagen, ne? Also dreh das mal um, wenn du jetzt immer vom Begriff des Schwarzen redest, wie würden die sozusagen dich beschreiben? Ja, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Und das wirkt halt irgendwie dann auch ganz anders, weil es halt weniger gebräuchlich ist oder wir das weniger kennen, dass man so spricht halt, ne? weil wir halt nicht in der Situation sind. Genau, wer unterzieht sich denn bitte schon der Mühe, sich vorzustellen, er wäre ein Gastarbeiter in Tansania? Ja. Zum Beispiel, der dann die nächsten 5 Jahre ist und dann einfach als Weißer dort massiv in der Minderheit ist und wie die Leute da mit ihm umgehen. Aber was ja jetzt nicht unnormal wäre, ne? Also ich glaube, du kannst irgendwo in der Minderheit sein und dich trotzdem aufgenommen fühlen. Und dafür sind in meinen Augen nicht Wortverbote sinnvoll, sondern Toleranz, Integration, Offenheit. Also man muss alternative Begriffe schaffen, die positive Wirkung zeigen dann, oder wie? Nee, lass mich da ja gern belehren, ne? Aber erstmal glaube ich, dass es wichtiger ist, statt die Sprache zu verändern, ne? Klar, wenn es ein extrem beleidigender Begriff ist, ne? Also da gibt's welche, die will ich jetzt auch gar nicht hier im Mund nehmen, ne? Finde ich völlig in Ordnung. Wenn sich jemand dadurch verletzt fühlt, selbst bei so einem Begriff wie Dunkelhäutiger, wenn sich da jemand extrem verletzt fühlt drüber, dann tut mir das auch leid, ne? Nur, es gibt halt Situationen. Ich hatte neulich, da war ein ganz guter Fall. Ich hatte jemanden in der Bahn gesehen, ne? Und ich hatte das Gefühl, dass ein Sportler gewesen ist, und ich hatte das jemandem erzählt, hat gesagt, hier, da waren, habe ich gesagt, ein Farbiger, ein Dunkelhäutiger in der Bahn. Das muss ich doch so sagen dürfen, weil es ist ja ein wichtiges Kriterium, weil ich ja rausfinden wollte, ob derjenige vielleicht mir helfen kann, wer das sein könnte, ne? Weil ich die Vermutung hatte, dass es ein Fußballspieler ist, ne? Ja, aber man hätte natürlich auch, und jetzt will ich da mal richtig bewusst irgendwie zwischengrätschen und sagen, du hast die Attribute irgendwie dieses Menschen irgendwie gesucht. Hättest du nicht auch sagen können, der Typ mit der roten Jacke oder der gelben oder der grünen Jacke? Nee, ich war dann, rote Jacke hätte den Menschen jetzt nicht beschrieben, weil der hat einen anderen Tag vielleicht eine grüne Jacke an. Der war ja nicht dabei gewesen. Ich hatte das beobachtet in der Bahn und hab's dann eine Stunde später, ohne dass derjenige mit in der Situation war, ihm erzählt, klar, ich könnte, da hast du recht, und die Diskussion hatten wir auch, wenn die Situation gerade aktuell ist und ich sage, guck mal da drüben, der Typ in der roten Jacke ist wahrscheinlich angebracht, als sagen, guck mal da drüben, der Schwarze. Hm. Ne? Und ja, ich finde es auch in Ordnung, dass man diese Sensibilität hat. Ne? Man muss sich halt nur da fragen, versucht man irgendein Problem damit zu lösen, indem man Sprache ändert? Und ich betone es gerade so, weil ich gerne nochmal auf das Thema Mohrenstraße zurückkommen würde wollen. Weil das, glaube ich, Gleich. Also erstmal nochmal zum Thema Sprache und Gewalt. Da habe ich irgendwie 2 Zitate, die ich ganz gerne würde anbringen wollen. Und zwar war da ein Artikel im Handelsplatz, 8. November 2006. Da ist eine Sprachexpertin, Sibylle Krämer, die da zitiert wird, die sagt, Worte können nach ihrer Aussage ähnlich verletzend sein wie körperliche Gewalt. Das kann nur vermieden werden, indem jeder die Wirkung von Sprache erkennt und verletzende Worte vermeidet. Da sind wir aber wieder genau bei der Problematik. Ach ja, wie soll ich denn da rumkommen? Ich kann doch nicht irgendwie alle möglichen Wörter irgendwie aus dem Sprachgebrauch irgendwie entfernen. Dann würde ich ja ein Stück meiner Kultur gegebenenfalls irgendwie aufgeben. Und dazu müssen wir uns gleich nochmal äußern. Des Weiteren habe ich einen Artikel gefunden, 25. Juni 2018 im Psylog vom Philosoph Gerald Posselt. Der hat gesagt, gewaltfreie Sprache gibt es nicht. Also das sollte man vielleicht schon mal festhalten. Sprache und Gewalt hat offensichtlich etwas miteinander zu tun. Was sagt er noch dazu? In einer Demokratie müssen die Grundrechte auf Redefreiheit und Nichtdiskriminierung sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Manche verletzende Sprechakte sind ein Fall für das Gericht, anderen muss eher von der Zivilgesellschaft widersprochen werden. Das heißt, es ist genau der Punkt, den wir irgendwie hatten. Ich kann das ja in vielen Fällen irgendwie gar nicht abwägen, ob das für irgendjemanden verletzend ist. Manchmal ist das. Du musst jeden Empfänger musst du quasi vorher für dich analysieren. Genau. Und das ist, glaube ich, genau auch das Hauptproblem, ne? Ja. Also es gibt halt Leute, die fühlen sich dann angesprochen und manche halt nicht. Also und das haben wir jetzt auch, wenn wir zur Mohrenstraße zurückkommen, ist es ja genau das Thema. Ja. Genau, also dann lass uns vielleicht mal, wir werden da gleich weiter vertiefender eingehen, lass uns mal ganz kurz zur Mohrenstraße zurückkommen, weil das ist ja eigentlich so der Aufhänger für uns auch, weil das ist, glaube ich, bei jedem Berliner angekommen, dass da jetzt offenbar eine Straße umbenannt werden soll. Und Also sie steht stellvertretend für viele Straßen, die in Berlin, aber auch in vielen, vielen anderen Städten der Republik umbenannt werden sollen. Also das Thema schlägt momentan wahnsinnige Wellen. Allein in München ist von 230 oder 250 Straßen wie die Rede. Wie viele es in Berlin sind, weiß ich nicht. Aber man erkennt schon die Dimension. Genau, und also wenn wir jetzt auf die Mohrenstraße zurückkommen, wie gesagt, es gibt eine Mohrenstraße, es gibt einen gleichnamigen U-Bahnhof. Vielleicht kurz so ein bisschen Hintergrund. Also die Straße gibt es seit um 1700 in etwa, ne, ist die entstanden. Und zwar im Rahmen der Entstehung der Friedrichstadt in Berlin. Sagt vielleicht einigen auch was, Friedrichstadtpalast und so weiter, daher wahrscheinlich der Name. Und den U-Bahnhof gibt es ja auch schon länger, aber den Namen Mohrenstraße hat er nach der Wende bekommen, und zwar am 3. Oktober 1991. Seitdem heißt er so. Und Knaller. Genau. Und seit den 1990er Jahren gibt es halt verschiedene Aktivitäten oder Aktivisten, Vereine, Initiativen, auch politische Parteien, die sich daran beteiligen, die sozusagen den diskriminierenden Hintergrund für die Bezeichnung Mohr anprangern. Ne, also das ist das Streitthema, Mohrenstraße, Mohr. Und letztendlich gibt es die Partei oder die, die Seite, die sagt, das Ganze bedeutet lateinisch, griechisch, töricht, dumm und einfältig. Also quasi in dem Falle abwertend. Und die Gegner meinen halt, das Wort kommt von Maure. Und das stammt, oder das ist eine wertfreie Benennung für muslimische Nordafrikaner. Also die zwei Seiten gibt's, und die wirkliche Bedeutung ist halt die Frage auch in unseren Recherchen, haben wir eigentlich zu 100% gar nicht gefunden. Es gibt viele Theorien, ne? Genau, ne? Letztendlich wollte die BVG halt den Bahnhof umbenennen, auch aufgrund dieser Diskussion jetzt mit George Floyd, wo das alles so ein bisschen wieder hochgepusht wurde, und haben da natürlich einen Schnellschuss gemacht, aber da kommen wir gleich zu. Die haben nämlich einen Vorschlag gemacht, der halt letztendlich nicht besser war, sagen wir es mal so, ne? Ja. Genau. Die wollten das Ganze nämlich in Klinkerstraße umbenennen, nach Michail Ivanovich Klinker. Ach, herrje. Auch eine Straße übrigens, die in diesem Bereich ist, was ja relevant ist für die Namensgebung des Bahnhofs, ne? Genau, ne? U-Bahnhöfe müssen einen lokalen Bezug haben. Oder sollen, das will die BVG gern so. Richtig. Deswegen hat man sich für die Klinkerstraße entschieden, hat jetzt aber einen Rückzieher gemacht, denn man hat festgestellt, der Herr Klinker hatte doch antisemitistische Ansichten in seinen Werken publiziert. Das hätte jetzt also nicht verbessert. Genau. Also auf einen Shitstorm folgte der nächste sozusagen. Hast du die Theorien, die sich um diese Namensgebung Mohrenstraße ranken, hast du da welche? Es gibt vier Varianten, habe ich gesehen. Ja, also ganz kurz, ne? Die Mohrenstraße heißt seit dem 17. Jahrhundert so. Also ich glaube, 1707 wurde sie so benannt. Ja. Und ich würde sagen, für die Leute, die sich jetzt fragen, ja, warum heißt sie denn nun Mohrenstraße? Also es ist nicht geklärt, warum die so heißt, aber es gibt halt Theorien. Ich glaube, die können wir mal kurz anreißen. Genau. Also ich habe hier zu stehen, nach einem schwarzen Bewohner der Straße, Theorie 1. Nach schwarzen Bewohnern der Straße. Die schwarzen Bewohner, die waren übrigens da, die waren von Friedrich dem Ersten oder so. Ich weiß gar nicht, wie sie. Irgendeinem. Und habt ihr was gemerkt in unserer Diskussion? Ihr steht auch richtig im Internet nach schwarzen Bewohnern. Ja, das ist ja unsere Sprachbarriere, genau, ne? Die wir noch klären müssen. Vielleicht kriegen wir sie heute noch geklärt. Dann gibt es noch die Theorie, dass es nach angesiedelten ehemaligen Sklaven benannt ist, die Straße. Das sind die drei, und dann gibt es noch eine vierte. Und zwar im positiven Sinne wurde die Straße halt benannt nach einer geehrten Delegation afrikanischer Repräsentanten. Und das Ganze dann natürlich nicht rassistisch gemeint. Genau, und da gibt es aber auch schon die Gegenargumentation. Also es war dann so, die haben wohl irgendwo am Rand von Berlin gewohnt und sind dann immer zu irgendjemandem hingelaufen. Also sind dann die waren ja als Repräsentanten da aus politischen Gründen. Und diesen Weg, den die gelaufen sind, den haben die dann Mohrenweg genannt. Ja. Und deswegen Mohrenstraße. Es ist aber so, dass gesagt wird, die Theorie kann nicht stimmen, weil Das gab nur einen Delegierten. Die Unterbringung, die der angeblich gehabt haben soll, passt auch nicht, ist auf keiner Karte eingezeichnet. Mohrenweg gab es nie. Ja, also abschließend ist es nicht zu klären. Aber ich habe noch einen ganz interessanten anderen Off-Topic, ganz kurz, weil der super, super wichtig ist. Die Mohrenstraße. Da kommt etwas ganz, ganz, ganz, ganz Berühmtes und Tolles passiert. Und zwar in der Mohrenstraße 36 und 37, dem damals zu DDR-Zeiten internationale Pressezentrum, da kam dieser Satz her, kann man jetzt sofort schon reisen? Gilt das ab sofort? Und Herr Schabowski sagte, nö, also nach meiner Information ist das sofort, unverzüglich. 9. Genau. November 1989, ja. Der größte und beste deutsche Unfall, den es je gegeben hat. Ja, Herr Schabowski hat die Mauer eingerissen mit dieser Äußerung in der Mohrenstraße. Genau. So, und jetzt haben wir uns wahnsinnig lange darüber ausgetauscht, irgendwie, wo denn nun diese Bedeutung dieser Mohrenstraße herkommt, etc. Und jetzt habe ich eine Stimme gefunden, die sagt, es ist völlig egal, wo das herkommt. Aha. Ich zitiere, selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass der Begriff ursprünglich nicht rassistisch gemeint war, so ist doch entscheidend, sagt sie, wie das Wort auf Menschen mit Rassismuserfahrung heute wirkt. Und heute haben eben viele Menschen ein Problem mit diesem Begriff, erklärt Tahir Della, Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Wenn der Straßenname nicht geändert wird, sagt man damit eigentlich, dass sich schwarze Menschen mit dem diskriminierenden Begriff abfinden müssen und der öffentliche Raum keine Rücksicht auf ihre Empfindungen nimmt. Und das ist der eigentliche Punkt. Wo es herkommt, ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern es geht einfach nur um die Wirkung des Begriffs. Ganz genau. Also ist ein Argument. Also ganz ehrlich, kann ich komplett nachvollziehen. Ich meine, wir würden auch keine Arschloch- und Pisserstraße hier haben wollen. Ne? Da würden wir auch sagen, nee, das klingt nicht so toll. Ja, stimmt. Ich fände es lustig, aber es wäre nicht so gut. Dem gegenüber steht natürlich auch, dass man sagt, der Name hat mittlerweile eine historische Bedeutung. Ne? Also es ist... Das ist genau, ja. Bei Eigennamen, da wird's dann nämlich wieder interessant, wenn es um Personen geht. Was ich irgendwie Bismarckstraße, sowas in der Richtung. Also Personen, die dann irgendwie eine zweifelhafte Vergangenheit haben. Will man ja auch nicht in der Öffentlichkeit haben, ne? So zweifelhafte Persönlichkeiten. Gibt's ja auch genug Diskussionen, wo man dann Rückzieher macht und sagt, die Person ist es eigentlich nicht würdig, weil an der hängt was dran. Von daher kann ich die Diskussion ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube aber, um das Thema für sich auch ordentlich zu verorten, muss man sich damit halt intensiv auseinandersetzen. Ich bin trotzdem der Meinung, Berlins Mohrenstraße ist Berlins Mohrenstraße. Und ich fühle mich da hin und her gerissen. Was ist denn mit Onkel Toms Hütte? Da kommen wir auch gleich zu. Okay. Ich habe noch einen interessanten Fakt. Ich habe nämlich eine Webseite gefunden oder einen Artikel, wo halt eine Deutschlandkarte ist, wo Bezüge von Straßennamen zur Kolonialzeit zu finden sind. Und da hatte ich euch ja schon kurz vorgestellt, das Thema Mohren. Es gibt insgesamt in Deutschland 63 Straßen und Plätze, die einen Bezug zu Mohren haben. Also wenn wir hier in der Mohrenstraße erfolgreich wären, dann gibt es, glaube ich, viel zu tun. Dann ne? kommt der Zug ins Rollen. Genau, und hier ist übrigens die Erklärung für Mohren, der Ursprung in, also für Mauren, die Bewohner Mauretaniens. Also auch wieder eine ganz andere Bedeutung. Ne? Und kurze Frage an euch, wir hatten ja noch einen Einspieler, wollen wir den noch spielen oder lassen wir den sein? Genau, weil wir werden ja gleich, ich würde mal spielen, okay. Weil wir haben jetzt schon im letzten Podcast immer davon erzählt, wir bewegen uns dann langsam von der Mohrenstraße weg, weil Onkel Toms Hütte wartet ja auch noch. Genau, aber wir haben einen Einspieler und der setzt den Ganzen quasi noch in der Diskussion, heizt das Ganze an. Das war nämlich 2015, da hat die BVG auf der U-Bahn-Linie 2, die auch am U-Bahnhof Mohrenstraße hält, prominente Ansagen einsprechen lassen. Ihr kennt es ja in der Bahn, die nächste Station wird immer angesagt von einer bestimmten Person. Und hier haben Promis die Station angesagt und die Mohrenstraße, wir spielen es mal ein. Hört mal und versucht mal zu verraten, wer es war. Vielleicht erkennt das ja. Hallo, hier spricht Dieter Hallervorden. Und die nächste Station ist Mohrenstraße. Ja, ich hab's, das Chamäleon. Es war das Chamäleon. Das Chamäleon, Marc, macht mal bitte das Stammgeräusch von ihm, womit man ihn immer verbindet. Palim, nee, das palim. Nicht. Ich meinte jetzt auch Palim Palim. Aber Marc hat wieder Wassergeräusche gemacht. Ich muss gerade pullern. Ja, das war Didi Hallervorden. Spaß beiseite, denn er hat da einen ziemlichen Shitstorm für gekriegt. Und der Hintergrund war wohl ein Theaterstück, wo so Blackfacing gemacht wurde, also wo sich die Künstler schwarz angemalt haben. Ich fand irgendwie, als ich das gehört habe, auch wie er das angesagt hat, er hat es so richtig fröhlich und so formuliert, ne? Also das war schon krass und ich finde das einfach Wahnsinn, dass es im Prinzip seit 30 Jahren diesen Kampf gibt um die Mondstraße. Ja, wollte ich auch gerade sagen, also das ist die Diskussion, jetzt kommt sie gerade vielleicht hoch, für einige Leute wird es jetzt das erste Mal sein, aber es ist tatsächlich so, das Thema kommt immer mal wieder auf, da gab es viele, viele, viele Demos dagegen. Ja. Ganz genau. Na? Ja, und du hast gerade noch ein anderes Beispiel genannt, was auch recht aktuell ist, wo ich neulich auch einen Bericht drüber gesehen habe. Marc hat eine Meldung, muss ich dazu sagen. Das seht ihr natürlich nicht, liebe Hörer im Podcast, aber Marc darf natürlich schneller was einwerfen. Ich werde das demnächst auch wieder Podcast-typisch machen. Also ich werde nicht mehr den Finger heben, sondern ich werde machen Wir schnipsen. Ganz genau, ganz genau. Schnipsen, wie in der Schule. Genau. Ne? Ja, schöne Geräusche. Ja, ihr seht schon, also wir haben trotz der Diskussion den Spaß hier nicht verloren. Was gab's zu sagen? Mondstraße? Onkel Tom's Hütte. Ganz genau. Nein, also wir waren jetzt irgendwie bei Straßennamen und die Bedeutung oder die Wirkung von Worten etc. im Allgemeinen am Beispiel irgendwie von Straßennamen. Und wir hatten damals in der Redaktionssitzung irgendwie da noch ein anderes wahnsinniges Beispiel irgendwie rausgefunden. Ich glaube, Stefan war es, der sprach von einer Tendenz zum Aufräumen der Sprache in der IT. Intel-Mitarbeiter und Linux-Entwickler Dan Williams hat vorgeschlagen, die Coding-Richtlinien von Linux, einem Betriebssystem, einem Computerbetriebssystem, zu überarbeiten. In Zukunft sollen dort Begriffe wie Master, Slave oder Blacklist vermieden werden. Ganz genau. Master wird dann zu Primary, ja. Slave, Sklave zu Secondary. Ja, das ist das Problem noch gelöst. Ja, eben. Dann können wir da aufhören hier an der Stelle, oder? Weil wir müssen uns unbedingt darüber unterhalten, was für eine Tendenz da verfolgt wird. Da kam mir nämlich spontan in den Sinn George Orwells dystopischer Klassiker 1984. Dort wird die Möglichkeit propagiert, ein sogenanntes Neusprech irgendwie einzuführen. Dort habe ich ein Zitat gefunden bei Wikipedia, dort heißt es, durch gezielte Wortschöpfungen wird das Denken selbst beeinflusst. Durch Sprachplanung sollen sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten beschränkt und damit die Freiheit des Denkens aufgehoben werden. Das war dann da irgendwie auch mal dran denken. Und das ist doch totaler Quatsch, oder? Also, bitte? Das ist doch totaler Quatsch, oder? Dass wir, wenn wir Worte verdienen, die Leute umpolen. In der Tat wohl nicht. Also da steckt ein bisschen was dahinter. Das ist natürlich in dem 1984, ist ja nur fiktiv, Fiktion etc. Aber es gibt da tatsächlich wohl entsprechende Arbeiten drüber, die tatsächlich das untermauern, dass nach der Sprache, die man eben einsetzt für sich im normalen Sprachgebrauch, dass die eben auch das Denken natürlich beeinflusst. Was ist Sprache? Sprache ist ja ein Ausformulieren des Gedankens. Richtig. Konrad Lorenz hatte ja irgendwie gesagt, ich hatte das Zitat auch mal gebracht, irgendwie gehört es nicht verstanden oder und gedacht es nicht gesagt. Also ich muss meinen Gedanken muss ich irgendwie ausformulieren. Und dazu muss ich die mir zur Verfügung stehende Sprache irgendwie verwenden. Und wenn wir jetzt aber in Zukunft irgendwie unsere Sprache immer weiter beschneiden, was bleibt denn dann noch übrig? Mal von kulturellen Einschnitten ganz zu schweigen. Na, man kann Dinge halt nicht mehr so ausschmücken. Ja, also, vielleicht kann man sie auch gar nicht mehr beschreiben. Vielleicht versteht man sie dann auch weniger. Und das schürt dann im Umkehrschluss vielleicht dann wieder mehr Angst vor dem Fremden, weil wir dafür überhaupt keine Sprache mehr haben. Also ist richtig, Sprache steuert auf jeden Fall Mentalität. Ne? Also das merkt man daran, wie man Italiener sprechen viel und schnell, die haben wahrscheinlich viele kurze, zackige Worte. Ne? Es gibt Völkergruppen, Die sind ja auch kleiner, die Italiener. Es gibt Völkergruppen, fangen nicht an mit Äußerlichkeiten. Ganz, ganz dünnes Eis. Ist das ganz Rassismus? Oder Fremdenfeindlichkeit? Also nach der Theorie, die ich gelesen habe, wäre es jetzt rassistisch, wenn du sagst, der Italiener ist deswegen auch ein bisschen blöder oder so. Also, ne? Und das habe ich nie gesagt. Ja einig, ne, da sind wir uns ja einig, dass das kompletter Quatsch ist. Ne? Ja. Also ich denke, dass auch die Region, in der man geboren ist, oder die körperliche Ausprägung, mit der man geboren ist, nicht dazu beiträgt, wo man quasi auf irgendeiner hierarchischen Leiter hingehört. Ne? Ja. Das indische Kastensystem, habe ich gelesen, ist eins der ersten rassistischen Systeme, die es gibt, weil es da halt auch so ist. Kasten sind nach irgendwelchen Gruppen gebildet gewesen, die sich auch wohl an Äußerlichkeiten festmachen, und du bist da und wirst dafür immer bleiben. Das heißt, du kannst... Du wirst da reingeboren. Genau. Das heißt, du kannst du kannst dann nichts Besseres werden als nur durch Wiedergeburt. Geburtsstand. Ja, ja, richtig. Das wäre eine Option. Ja. Genau. Kleiner Mann, ich muss mal kurz hier von meinem schwarzen Tee trinken. Ja. Das Thema mit den Worten, ne? Also ich gebe dir durchaus recht, das kann natürlich wirklich steuern, ne? Aber die Frage ist, wie sinnvoll ist das? Die Diskussion, die jetzt gerade auch ist, dass man das Wort Rasse verbieten soll. Ich glaube auch, dass das ein bisschen populistisch falsch verstanden wird, weil die Diskussion gab es tatsächlich schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, gelesen, 1935 oder so, wurde gesagt, dass man statt dem Wort Rasse, was stand hier, das streichen und stattdessen ethnische Gruppe nehmen soll, und dass man auf jeden Fall, also dass das in der Beschreibung von Menschen nicht zu suchen hat, dieses Wort Rasse. Also es geht gar nicht darum, das Wort zu verbieten und zu sagen, wer Rasse sagt, der muss ins Schweinchen zahlen, sondern im Zusammenhang mit der Bezeichnung oder Kategorisierung von Menschen hat das nichts zu suchen. Genau, aber Hunderassen gibt es weiterhin. Ja, gut, das ist klar, ne? Also es geht auch nicht darum, den Begriff Rasse zu verbieten, sondern es ging halt darum, dass in den Gesetzestexten das Wort Rasse verschwindet. Damit, also ganz ehrlich, da hat es in meinen Augen auch nichts zu suchen. Ist das wirklich in Gesetzestexten drin? Ja. Das hält sich dort sehr lange. Oh, genau. Siehst du, aber das sind immer Hintergrundinfos, die fehlen ein. In der Zeitung siehst du nur, das Wort Rasse soll verboten werden. Deswegen sind wir ja da. Ja. Aber da sprichst du genau das Thema an, was mir die ganze Zeit schon sozusagen unter den Nägeln brennt bei dieser ganzen Diskussion. Heutzutage, und dann vielleicht auch der Dreher zu diesen 30 Jahren, heutzutage ist natürlich der mediale Einfluss so groß, dass sich Menschen natürlich noch leichter beeinflussen lassen, weil der Zugang von Informationen und die Manipulierung quasi mit Informationen ist halt heute extrem leicht als so früher. Ist es. Na, und das spielt natürlich auch eine ganz große Rolle dabei. Und wir möchten gern, dass ihr euren Einfluss auch gelten lasst. Ne? Nehmt die Worte, die euch zur Verfügung stehen. Benutzt die völlig frei, wie ihr wollt. Ihr müsst uns nicht unbedingt beleidigen. Ne? Ansonsten ist alles gut. Und damit ihr wisst, wie ihr uns quasi Worte zukommen lassen könnt, hören wir jetzt die Kontaktmöglichkeiten. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@uber.de und folgt uns bei Instagram unter podcast.iidi. Ihr findet uns unter anderem bei iTunes oder Google Podcast. Ja, toller Übergang, René. Einwandfrei. Also wirklich, ich werde das vermissen in 2 Wochen. Ja. Ich bin ja auch noch da, Marc. Das ist ja ganz wichtig. Ich will es auch an der Stelle nochmal betonen. Ne? Ihr seid quasi unser Katalysator, ne? Und deswegen nehmt daran teil, macht da mit. Ja, nutzt eure Chance. Genau. Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen Onkel das Tom. Thema. Wollen wir Onkel Toms Hütte? Ja, wir können es ja nochmal kurz anmerken. Ich kann ein Geheimnis verraten. Es gab ja auch mal von der BVG, da haben wir schon wieder den Bezug zur BVG, unglaublich, eine Unterwäschekollektion. Und ich weiß, dass René die Schlüpfer da hat, wo Onkel Toms Hütte draufsteht. Nein, habe ich natürlich nicht, aber das war wirklich eine witzige Aktion. Kriegst du sie noch zusammen, Stefan? Also wir hatten Jungfernheide. Männerunterhosen. Ja, das war die Frauenunterhose, glaube ich. Wir hatten Onkel Toms Hütte als Männerunterhose. Wenn ich einmal das Wort Schlüpfer höre, bin ich raus. wie hättest du das denn gern? Slip? Nee. Unterhose. Ich sage nur so viel. Nee. Unterwäsche? Was ist das? Ah, okay. Er lässt immer Luft dran, der Marc. Achso. Genau, Gleisdreieck ja, hatten wir, genau. Jungfernheide genau. War bei den Frauen, was war noch? Krumme Lanke. Die hatte Marc, glaube ich. Die Krumme Lanke. Ja, aber Onkel Toms Hütte, ja. Interessante Geschichte. Also für die unter euch, die es nicht wissen, es gibt tatsächlich in Berlin einen U-Bahnhof, Onkel Toms Hütte. Ja. Gleichbedeutend mit einer Siedlung in Berlin-Zehlendorf, ja. Auch Waldsiedlung genannt. Und jetzt fragt man sich, und ich habe es mich wirklich auch immer gefragt, wie kommt man denn auf die Idee, so eine Ecke Onkel Toms Hütte zu nennen? Ne? Man denkt da sofort an Tom Sawyer, also so ging mir das. Mhm. Ist auch ein Buch, ne? Onkel Toms Hütte ist doch von dem Schriftsteller. Genau, von Tom es Sawyers hat Abenteuer, einen oder? Bezug zum Buch auf jeden Fall. Und ich habe was ganz anderes gelesen. Ich habe, um es jetzt kurz zu machen, ich habe gelesen, dass 1885 dort eine Gaststätte war von einem Thomas und der hat diese Gaststätte Onkel Toms Hütte genannt. Genau, und das ist ja, deswegen heißt der ja so. Aber in der weiteren Erklärung steht ja, es gibt eine Romanfigur Onkel Tom aus einem Roman und das erinnert halt an Sklaverei. So war der Bezug für mich, so habe ich das dann verstanden. Und das ist gut, mit aber der hat doch seine Kneipe nicht so genannt, weil der den Bezug zur Sklaverei machen wollte. Nein, weil der Tommy, du hast ja gerade gesagt, ne? Genau. Und das ist ja das Verrückte. Die Bedeutung ist eigentlich ursprünglich eine ganz andere. Also das hat ja nichts damit zu tun. Das hat nichts aber, mit dem Buch zu tun, richtig. Genau, richtig. Aber es gibt Leute, die vermitteln oder die denken oder die nehmen das halt so auf, wie wir gesagt haben. Ne? Also auch wenn das vielleicht gar nicht so gemeint ist, gibt es halt Menschen, die verstehen das so und das wirkt dann halt auf sie so, dass es mit Sklaverei zu tun hat. Oder denen wird das auch so verstanden gemacht. Ne? Also in dem konkreten Fall ist es so, dass jemand irgendwie sein Lokal so genannt hat, weil er selber Thomas heißt. Genau. Und derjenige hat einfach nicht so weit gedacht, dass diese Begrifflichkeit Onkel Tom und Onkel Toms Hütte, dass das ja vorbelastet sein würde. Wusste der das dann 1885 schon? Davon würde ich ausgehen. Mr. Clemens hat früher gelebt. Also okay. Ja. Gut. Ja, übrigens, Onkel Toms Hütte, die Siedlung, ist wohl eine relativ bunte Siedlung. Also ich war selber noch nicht da gewesen, aber nach dem, was ich jetzt gelesen habe, würde ich mir die mal angucken. Und die wurde übrigens zu NS-Zeiten, wurde sie Papageiensiedlung genannt. Weil sie so bunt war. Ja. Okay. Das ist ja jetzt, klingt jetzt ja irgendwie wieder lustig, aber und, eigentlich gar nicht. Sie so lustig. Wurde auf die Liste des UNESCO-Welterbes genommen. Lohnt sich also vielleicht wirklich mal anzugucken. Ja, das. Dann sollte man das so sich mal. Sehr grün, sehr lauschig, kann ich nur empfehlen. Ist da schon Umbenennung angedacht jetzt? Wird der Name. Nein? Nein. Also das Problem ist natürlich auch, dass so eine Umbenennung. Nicht so einfach ist und nicht von heute teuer auf morgen geht. Es ist teuer, Ressourcen fressen, es ist langwierig und es bringt problematisch, nicht nur von Seiten der Kommunen her, sondern natürlich auch der Anwohner, die neue Ausweise brauchen, also auch Geld kostet. Genau, und es ist halt auch so, angenommen, ein Bezirk würde jetzt sagen, okay, wir benennen es um, es braucht nur ein Anwohner klagen und das Ding wird um Jahre verschoben. So funktioniert das letztendlich, ne? Grob gesagt. Und beim Fall, kommen wir wieder zurück zur Mohrenstraße, zum U-Bahnhof Mohrenstraße. Es wäre natürlich, was würde passieren, wenn er jetzt wirklich umbenannt wird? Im Moment ist es wieder aufs Eis gelegt. Dann haben wir zwar einen anderen benannten U-Bahnhof, aber die Straße heißt ja nach wie vor so. Richtig, das darf man auch nicht vergessen. Es geht erstmal nur um den U-Bahnhof und man weiß auch nicht, also ich möchte der BVG da nichts unterstellen, weil ich ein sehr gutes Bild von der BVG habe, ob das jetzt nicht auch gerade so propagandatechnisch ganz gut passt. Ne? Oh, jetzt habe ich das Wort Propaganda in dem Kontext benutzt. Also ob das nicht gerade ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt, weil natürlich. Die U-Bahn-Fahrpläne müssen ja sowieso überarbeitet werden, wenn die U55 an die U5 angeschlossen wird. Und da könnte man das in dem Zug ja gleich miterledigen. Natürlich, ne? Aber wie gesagt, also mittlerweile hat man das Gefühl, es gibt mehr Bewegung in dem Fall und der Bezirk will jetzt auch nochmal überlegen, ob man die Straße vielleicht doch umbenennt. Aber da gibt es halt, wie gesagt, viele Voraussetzungen und wir haben ja festgestellt, es gibt nicht nur Pro-Argumente, es gibt natürlich auch genauso Argumente, die sagen, es ist überhaupt kein Problem, die Straße so heißen zu lassen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir momentan eigentlich sowas wie ein Deadlocking, wie der ITler sagen würde. Das heißt, nicht vorwärts und nicht zurück. Ganz genau, die beiden stehen auf der Stelle. Opponierenden Parteien blockieren sich gegenseitig. Ja. Stefan hat ja gesagt, irgendwie, wenn nur ein einziger irgendwie dafür oder dagegen ist, dann muss der ganze Fall wieder aufgerollt werden und das könnte bis zum St. Nimmerleinstag dauern, bis da tatsächlich eine abschließende Entscheidung getroffen wird. Und bis dahin kann sich die Meinung in der Öffentlichkeit auch schon wieder gewandelt haben. Ja, und das ganze Thema kam jetzt eigentlich nur hoch wegen dieser Geschichte Black Lives Matters oder wir haben ja festgestellt, das gab es vorher schon das Thema, aber es ist jetzt wieder medial präsent wegen diesen Black Lives Matters. Mhm. Und jetzt frage ich mich, hat das wirklich miteinander zu tun? Black Lives Matters sagt doch nur, hey, ein schwarzes Leben ist auch was wert, ne? Aber mit der Begrifflichkeit Mohrenstraße wird ja gar nicht, wir für eigentlich festgestellt haben, gegen dieses Leben vorgegangen. Ich glaube, die Diskussion ist noch eine ganz andere. Es geht darum, was in Amerika ein Problem ist, dass Schwarze offenbar wirklich noch auf eine Art und Weise behandelt werden, die man als Rassismus interpretieren kann. Ne? Mhm. Also man scheint da ja noch 100 Jahre zurück zu sein. Ne? Also ja, was ist der Beitrag? Ja. Und es geht auch nicht darum, dass man nicht Schwarzer sagen darf. Die Kampagne selber nennt sich ja Black Lives Matters. Also es geht gar nicht um das Wort, es geht darum. Und vielleicht schlägt man den damit auch ins Gesicht mit so einer Diskussion, mit so einer Metadiskussion, dass wir jetzt eine Straße umbenennen wollen. Ne? Es geht doch darum, integriert uns richtig. Das wollen die doch damit sagen. Ne? Wir sind ein Mensch wie jeder andere auch, behandelt uns auch so. Ne? Und die sagen ja nicht, hört auf, bestimmte Worte zu benutzen. Also das ist zumindest mein Verständnis dieser Bewegung. Ja, ganz genau. Das mit den Worten und deren Bedeutung, dass das dann nur eine Symptomatik davon, wenn man das so sagen kann. Irgendein Nebenkriegsschauplatz vielleicht, ne? Ja, genau. Es geht eigentlich darum, ihr sollt uns bitte behandeln wie alle anderen auch. Bitte. Überleg mal, wir reden jetzt gerade für jemanden. Uns nicht, ganz genau. Natürlich auch mutig, ne? Egal, wie ich aussehe. Wir sind alles Menschen und ihr sollt uns nicht reduzieren auf bestimmte Attribute, sei es nur körperlicher oder sonst irgendwelcher Art. Genau, aber da wäre ja die Sache, gerade im Fall von Straßennamen, wäre es doch viel logischer, versuchen halt Aufklärungsarbeit zu leisten und vielleicht, wenn es Missverständnisse oder Unstimmigkeiten beim Straßennamen gibt, warum klärt man nicht entsprechend auf und macht irgendwelche historischen Tafeln da auf die Straße, wo man halt sehen kann, das ist der Grund, das ist der Ursprung und das könnte so und so verstanden werden. Wo man auch zum Nachdenken angeregt wird, ne? Finde ich auch. Es ist ja ein Mahnmal letztendlich auch. Du kannst dich vielleicht entsinnen, Stefan, bei einer Podcast-Aufzeichnung waren wir nach der Aufzeichnung, das war der Bibliothekspodcast, an diesem jüdischen Mahnmal. Richtig. Friedrichstraße war das. Da müssen wir auch überlegen, wie makaber, da sind Bronzestatuen von Kindern, die auf ihre Deportation warten. Ja. Ne? Da könnte man auch sagen, um Gottes Willen, was soll denn das? Wie kann man denn so, gedankenlos sein, dass man da sowas hinstellt? Aber das ist Geschichte. Ja bewusst so gemacht. Ne? Es ist ein Mahnmal, das sagt, guckt euch diese grauenhafte Situation hier an, schaut euch das an, da darf man nicht weggucken. Ja. Ne? Also zum einen habe ich ja vorhin schon gesagt, irgendwie diese ganze Straßennamenproblematik ist ja nicht nur berlinweit bekannt, sondern bundesweit bekannt. Und da hatte ich irgendwie ein prominentes Beispiel gefunden, dass eine Stadt eben sich speziell mit diesem Vorschlag auseinandersetzt, dass man eben tatsächlich irgendwie versucht, Straßennamen beizubehalten und stattdessen irgendwie versucht, irgendwie Aufklärungsarbeit zu leisten, also zusätzliche Metainformationen wieder zu geben. Und zum anderen, der zweite Punkt ist, das wird in Berlin ja eigentlich schon seit Jahr und Tag gemacht. Ja. Also jedwede Straße, die irgendwie einen Namen hat, der nicht sofort zugeordnet werden kann, da gibt es kleine Zusatzschildchen über oder unter dem Straßennamen an einem Ende der Straße, manchmal auch mehrmals, wenn die Straße lang ist, wo denn eben darauf hingewiesen wird, nach wem das benannt ist oder nach welchem Ortsteil oder nach welcher Stadt oder sonst sowas. Und dort wäre natürlich durchaus Platz, um etwas relevantere Informationen dort unterzubringen, um die aktuelle Diskussion vielleicht ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, um zu zeigen, Leute, wir haben euch nicht vergessen, das ist jetzt keine Gedankenlosigkeit, wenn wir sagen, wir möchten, dass die Mohrenstraße weiterhin Mohrenstraße heißt. Ja. Und das hier sind unsere Beweggründe dafür. Auf jeden Fall, ja. Ich würde mal eine gewagte These noch kurz in den Raum werfen und die vielleicht für euch, dass ihr euch in der Pause darüber mal Gedanken machen könnt. Und zwar meine gewagte These, kann es sein, dass es Leute gibt, die sich vielleicht dann auch versuchen, mit so angelehnten Themen irgendwie zu profilieren, dass man sagt, ha, das ist jetzt gerade ein Thema, was total gefragt ist bei den Leuten. Ich mache jetzt einfach mal irgendwas, was zumindest den Anschein erweckt, als würde ich mich mit dieser Thematik intensiv auseinandersetzen. Ich denke schon, dass es teilweise eine Rolle spielt, klar. Ja. Weil für mich ist es keine Ernst, also was hilft es, jemanden den Straßennamen wegzunehmen? Das, was immer war, ist das wirklich das, was dieses Problem löst, frage ich mich. Na, jetzt stellt euch vor, die wird umbenannt in, weiß ich, Müllerstraße oder so. Problem gelöst. Und wir fahren jedes Mal da lang und dann werden wir sagen, hier, Müllerstraße, das war damals hier diese Mohrenstraße. Das weißt du, wie viele Orte gibt es in Berlin? Ja. Weißt du, wo, nur unsere Hörer wissen es natürlich, weil sie aufmerksam in den letzten Podcast zugehört haben, weißt du, dass der Neptunbrunnen mal an anderer Stelle gestanden hat, dass die Siegessäule mal an anderer Stelle? Das haben wir ja im Podcast alles gelernt. Ja. Aber das weiß doch keiner. Ja, das stimmt. Mehr. Das heißt, wenn die irgendwann Müllerstraße heißt, dann wissen die fünf Leute. Ja, aber das ist doch genau das Thema. Also, das, wie wir gerade gesagt haben, es wäre doch fatal, wenn man die Straße umbenennt, aber keine historischen Bezüge dort zu finden wären. Das wäre doch blöd. Dann würde man ja die Vergangenheit einfach streichen. Zack, Löschentaste, weg. Ja, Problem. Das macht doch gar keinen Sinn. Jungs? Ja. Ich habe gerade was von einer Pause gehört. Ja. Du hattest aber so komisch geguckt, als es um die Pause ging, wo ich dachte, also, was ist eine Pause? Genau, Pause ist natürlich jetzt eine Frage. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Wir haben uns natürlich auch so ein bisschen scherzhaft auch mit dem ganzen Thema beschäftigt. Wobei, eins muss man sagen, als Fakt noch, in Amerika ist es sogar so, dass ich ein Football-Team jetzt umbenennen möchte. Möchte oder muss? Auch da gibt es noch. Wird. Ob ja. Das, ja, genau. Aber wir haben es mal ein bisschen rumgesponnen. Also es gibt auch im Alltag natürlich viele Sachen, wollen wir das nicht nach der Pause machen, Stefan? Willst du? Ja, ich würde jetzt eine Pause machen. Ich glaube, das... Dann machen wir eine kurze Pause. Herr Stefan ist unser Uhrenfetischist hier, der achtet immer darauf, dass wir nicht über eine bestimmte Zeit kommen. Genau. Aber dann reden wir einfach im zweiten Teil schneller. Dann machen wir das, dann machen wir ganz schnell jetzt Musik. René kündigt jetzt unseren Pausensong an. Ja, also der Pausensong Pina Color und wir hören da jetzt rein und danach hören wir uns gleich wieder. Kommt ein bisschen runter, macht euch ein bisschen Gedanken und dann versuchen wir das seicht ausgleiten zu lassen und es warten noch lustige Dinge. Pause. So, wir haben uns in der Pause gerade darauf verständigt, dass hier nichts mit XXL heute ist. Das heißt, ich meine, ihr werdet es auf eurem Podcast-Gerät ja schon sehen, viel ist nicht mehr. Aber wir wollen natürlich auch nicht so abrupt enden, weil uns ist das Thema halt wirklich auch ernst. Also wir haben da auch, wie gesagt, die ganz klare Meinung ist, es sollte niemand diskriminiert oder sonst irgendwas werden. Ne? Aber definitiv. Es sollten auch keine Maßnahmen getroffen werden, die einfach nur publizistischen Charakter vielleicht haben und manchmal kann man auch ruhig zweimal nachdenken. Ne? Richtig. Und immerhin, wir leben in Berlin, einer weltoffenen Stadt, einer sehr beliebten Stadt und das sollte man immer wieder auch betonen. Also Berlin ist vielfältig und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Ne? Aber trotzdem haben wir uns mal so ein bisschen spaßig ein paar Sachen ausgedacht, wo wir halt mal überlegt haben, was ja eigentlich ein bisschen schwierig zu formulieren ist, ne? Da fällt uns ein. Ich gleich mal Disclaimer, ich möchte damit nichts zu tun haben. Genau. Also das ist jetzt ein bisschen ironisch und humorvoll gedacht, aber wenn man halt so eine Diskussion ernsthaft weiterspinnt, muss man vielleicht auch über so eine Dinge nachdenken, ne? Also Berlin hatte zum Beispiel einen Weißen See, gibt's ja, ist ja auch ein Ortsteil, ist ein Gewässer. Oder Hellersdorf, hat René ja gesagt. Das heißt, der Weiße See heißt dann, den könnte man dann nennen, nicht ganz so hellen See, nicht ganz so dunklen See? Keine Ahnung. Oder das Schwarze Meer, kennt ihr ja auch. Beliebter Urlaubsort oder umbenennen. Ja, für sofort Urlaub, umbenennen. Umbenennen. Das geht gar nicht, ne? Schwarzes Meer. Dann, Schwarzbrot, Weißbrot. Schwarzbrot. Ja, genau. Esse ich beide ja, nicht mehr. Richtig. Schwarzbrot und Weißbrot, genau. ja, das ist wirklich, also schwarzer Tee habe ich ja vorhin schon gesagt, ironisch. Gelber Sack? Ja, aber gelber Sack. Da kommen wir jetzt wieder in andere Gruppen. Gelber Sack, ja, ist eine ganz klare Beschreibung für einen Sumo-Ringer. Ja. Ihr, ne, denkt natürlich sofort an diesen farbigen, flexiblen Schüttgutbehälter. Nein, nein, liebe Freunde. Sag mal, sehr gut, genau. Hast du noch ein paar Stellen? Ja, Mohrenköpfe, Negerküsse, diese Begriffe, der ist ja wirklich, die heißen weg, ne? Schaumküsse jetzt mittlerweile. Ja, ne? Also Negerkuss, glaube ich, darf man gar nicht mehr sagen. Mohrenkopf war ja der Ersatz, ist, glaube ich, auch abgeschafft. Und Zigeunerschnitzel, die Diskussion hatten wir ja auch. Wobei ich sagen muss, ich bin so aufgewachsen. Bei mir hieß es als Kind immer Negerküsse. Ja, bei mir ist auch ja, Negerkuss. Ja, bei mir auch. Und, ja. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass damit irgendjemand diskriminiert werden sollte. Ja. Aber die Tatsache, dass wir das nicht gemerkt haben, heißt nicht, dass es nicht passiert ist. Darf man dann Dinge auch nicht mehr negieren? Richtig, du hast recht. Du hast ja selber gesagt, bei verletzenden Worten, und da gebe ich dir auch komplett recht, Marc, das ist wirklich ein Thema, ne? Also da sollte man, und die Diskussion, da lasse ich mich auch sehr, sehr gerne ein, da sollte man wirklich sensibel sein und darüber legen, inwiefern Begriffe, die man benutzt, verletzend sind. Also zu einem Menschen, der etwas korpulenter ist, zu sagen, der Fette da drüben ist ja auch nicht so schick. So ist es. Obwohl es eine beschreibende Äußerung wäre. Ja, richtig. Aber vielleicht, wir sind ja die, durch die IT in den Hintergrund, den wir haben, sind wir ja die Profis im Abstrahieren. Mhm. Vielleicht sollte man genau dieses Thema auch mal abstrahieren und sagen, bei dieser Bezeichnung schwarzer, dunkelhäutiger, kann man, wenn es eine Beschreibung ist, das mal auf andere Bereiche verschieben, und dann sind wir bei fett, dünn, hässlich. Ja, groß, klein, dick, dünn. Guck mal, der Hässliche da drüben. Ja, ja, jetzt hast du schon wieder Marc beleidigt. Ja, nee, das ist auch schon wieder, na, das ist geht zu weit, glaube ich, ne? Das ist jetzt, oder, eine neue Qualität, ja, weil jetzt geht es nicht nur um Beschreibung, sondern da ist auch gleich eine Wertung drin. Weil, aber die wird ja reingelegt, Moment, Schwarze. Ob ich jemanden fett nenne oder ob ich ihn adipös nenne, macht dann auch schon wieder einen Unterschied. Fett kann dann schon wieder einen beleidigenden Charakter haben. Aber genau, da sind wir aber von hässlich ganz zu schweigen. Um es mal jetzt auf das, die Hautfarbe wieder zu ziehen, da gibt es ja dann, wo die Diskussion schon vor einigen Jahren so hochkam, Schwarzer darf man nicht oder soll man nicht sagen, Dunkelhäutiger nicht. Da kam ja dann extrem pigmentiert oder so, ne? Das ist natürlich, das ist die Seite, die es ins Lächerliche zieht. Also wir wissen, aus welcher Richtung das kommt, ne? Und das ist natürlich auch nicht der Weg, so eine Diskussion ins Lächerliche zu ziehen. Wenn sich jemand beleidigt fühlt oder bewertet fühlt durch eine Bezeichnung, dann hat er auf jeden Fall das Recht, das scheiße zu finden. Und dann darf er das auch sagen. Und dann kann man, und das ist immer im Ermessen von jedem selbst, darauf Rücksicht nehmen, oder man scheißt da drauf, ne? Und wir hoffen, dass ihr nicht diejenigen seid, die darauf scheißen, sondern die sich damit gedanklich auseinandersetzen und sagen, okay, ja, kann ich mal demnächst ein bisschen überlegt daran gehen, ja. Auf jeden Fall, ne? Und ich denke, so kann man an dieser Stelle erstmal das Thema so ein bisschen abschließen. Wir könnten theoretisch noch stundenlang darüber reden, weil man merkt ja jetzt schon, also man kann das auch, also es kann ausatmen, man kann das drehen und wenden, man kann da ein Fass aufmachen in alle Richtungen. Da findet man so viele Argumente für und wieder. Ja, aber so ist das Leben, würde ich sagen, oder? Am Ende haben alle ein blaues Auge. Also. Genau, ne? Und ich bin echt gespannt, ob wir in weiteren 30 Jahren immer noch eine Mohrenstraße haben oder nicht. Ob sich da jetzt was bewegt oder ob das Ganze, wie wir schon gesagt haben, wirklich einfach nur dem Hype dieser Zeit gewidmet ist und das Ganze wieder einschläft vielleicht. In 30 Jahren. Ja. Ich sage nur Dr. Emmett Brown aus Zurück in die Zukunft. Straßen? wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Ja, mag unsere Movie-Maschine. Ah, das hättest du jetzt noch mit Mohrenstraße sagen müssen, ja. Also, wir beobachten das natürlich als Berliner. Ja, ich bin übrigens sehr froh, dass wir uns hier heute nicht um Kopf und Kragen geredet haben. Also ich hatte schon Sorge, dass das sich ja emotional überschlägt, weil diese Diskussion ist zum Teil eine sehr emotionale. Und solltet ihr mit Freunden, Familie, Bekannten, Kollegen über das Thema reden, egal wie, welche Ansicht ihr habt, ne, ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, versuchen die Gegenseite zu verstehen. Ja. Denn es gibt, glaube ich, zu diesem Thema genauso viele Meinungen, wie es Menschen gibt. Und das sollte man dann auch akzeptieren. Genau. Fahrt ruhig mal zur Mohrenstraße. Es gibt auch aufgrund der Initiativen natürlich öfter dort Kundgebungen, Demonstrationen. Ja. Und weil es so viele Meinungen dazu gibt, würde uns gegebenenfalls auch interessieren, welche Meinung speziell ihr zu dem Thema habt. Schreibt uns gerne. Sehr gerne. Die Kontaktmöglichkeiten habt ihr ja erfahren. Setzt euch mit uns in Verbindung. Es würde uns brennend interessieren. Vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Denkanstoß, der bei uns heute hier gefehlt hat. Genau. Genau, und dann vielleicht das Hashtag, wenn ihr auf den sozialen Medien unterwegs seid, Hashtag Toleranz wäre ja, ganz passend. Genau. Ja. Ja, also ein absolut spannendes Thema, finde ich. Auch ein schwieriges Thema. Ja, also von daher. Ihr habt es aber doch gewagt und es war ganz gut, dass wir es in der Redaktionssitzung schon mal ein bisschen ausgebreitet haben. Da sind denn die ersten Wogen irgendwie. Hart zur Sache. Ganz genau. Da haben dass wir uns auf eine Linie geeinigt haben. Schon verausgabt. Ja. Genau, ne? Ja, aber dann würde ich doch sagen, nach so einem kontroversen Thema müssen wir jetzt auch ein bisschen Spaß haben noch im Podcast. Deswegen machen wir jetzt den Schnitt und wechseln in unser Witzbattle. Marc hat sich ja extra welche ausgedacht, ja, habe ich ja, ja, gehört. Ich will René, anfangen, ich will anfangen, gucken. Ich will anfangen, ich will ja, anfangen, ich will genau. anfangen. Meine Witze aus Podcast-Folge 1 bis 10. Best of. Genau. René hat wieder die alten Witze aufgewärmt. Genau. Ne? Genau so ist es. Nein, Quatsch. Wir freuen uns auf das Witzbattle und ja, warum lange um den heißen Brei drum rumreden? Witzbattle 37, Film ab. Marc. Ah, ich lasse mich doch so gerne bitten. Ich darf wusste ich nicht, dass die Tatsache, dass ich sage, ich will anfangen, dass das tatsächlich von Erfolg gekrönt ist. Aber geholfen, sehr gerne, Marc, sehr du gerne. Du bist auch immer der Erste. Oh, das ist sehr nett. Also, bei mir ist es heute ein Thema, was sich wie ein roter Faden irgendwie durch meine Witze zieht. Und welches Thema das ist, das könnt ihr selber herausfinden. Und es startet mit Witz Nummer 1. Ein Manta steht an der Ampel. Eine Nonne geht über die Straße. Der Manta-Fahrer steigt aus, rennt zu ihr hin und verprügelt sie. Sie liegt am Boden, blutüberströmt. Er beugt sich über sie und sagt, ich dachte, du hättest mehr drauf. Batman. Ah, Klassiker. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Hast du den abgewandelt oder ist der im Original? Es kommt immer drauf an, wie man ihn erzählt. Ja. Ja, sehr gut. Und sehr gut, Marc sehr gut kann erzählen. Ja Witze gut erzählen. Und jetzt, pass auf, René. Ich habe auch einen. Und zwar ein Polizist. Wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe? Ja, damit es nicht so windig ist, wenn wir uns unterhalten. Der ist gut. Der ist gut. Ja. Wow. Der ist wirklich gut. Aber pass auf, jetzt kommt auch einer hier. Ein Unternehmer zum anderen. Sag mal, warum sind denn deine Arbeiter immer so pünktlich? Ach, da gibt es einen ganz einfachen Trick. 30 Arbeiter, 20 Parkplätze. Sehr gut. Sehr gut. Prima. Dann darf ich wieder. Superman trifft Batman das erste Mal und fragt, was macht eigentlich diese komische Fledermaus auf deiner Brust? Daraufhin entgegnet Batman, hätte ich meine Unterhose außen, würde ich lieber die Fresse halten. Ja. Übrigens, da möchte ich mal kurz anknüpfen, das ist nicht mein Witz, aber mein Vater hatte mal eine Wette mit Superman gehabt und der Verlierer musste die Unterhosen überall richtig in die Hose tragen. Genau. So, mein Witz. Das mein, war schon ein mein Witz, Witz jetzt? Ist, ich habe nur eine Extension von dem Witz von ja. Marc gemacht. Okay, mein okay. Witz, Marzahn. Oh. Man hört einen Streit zwischen einem Pärchen, sie so, ey, statt dir hätte ich auch gleich den Teufel heiraten können. Und da meint er so, nee, das geht gar nicht. Ehen unter Geschwistern sind verboten. Böse Mai. Okay. Jui. Soll ich meinen zweiten Witz vorlesen? Bitte sehr. Okay, aber das ist ein Klassiker, den kennt man bestimmt schon. Hast du gehört? Unser Direktor ist verstorben. Ja, und ich frage mich die ganze Zeit, wer da mit ihm gestorben ist. Hä? Wieso mit ihm? Na, in der Anzeige stand doch, mit ihm starb einer unserer fähigsten Mitarbeiter. Na gut. Best Witz Battle ever. Ja. Und wir sind noch nicht am Ende, Freunde. Na, das sage ich. Drück mal noch einen nach. Uiuiui. Also noch ein kleiner Klassiker aus demselben Themenbereich. Ein Junge hilft einer alten, gebrechlichen Nonne über die Straße. Daraufhin bedankt sie sich sehr intensiv bei ihm. Er sagt nur, kein Problem, Batmans Freunde sind auch meine Freunde. Boah. Ein Klassiker. Den hast du doch am Anfang schon erzählt zu ihnen. Ich hatte erst übrigens zuhören, gedacht, das wäre die veränderte Form von dir, der andere. Ja. So, ich habe auch noch einen. Kinder, jetzt mal bitte weghören, ja, und auch die frühreifen Kinder. Uiuiuiuiui. Ich versuche den Dialog mal auf die Art und Weise von Marc hinzukriegen. Das kannst du gleich selber entscheiden. Hey, deine Witze sind voll unter der Gürtellinie. Na und? So wie deine Titten. Oma, Opa, könnt ihr mal bitte aufhören, euch zu streiten? Na. Der wirkt erst in der zweiten Runde. Ja, genau. Na gut, ich lenke euch mal. Großes Finale mit Stefan. Ich lenke euch mal ab mit der Weisheit des Tages. Sie brauchen einen Computer nicht einschalten, um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist. Okay. Ist was für einen kleinen Kreis. Ja. Macht die Sache aber nicht minder schmunzelhaft. So ist es. So. Marc, Bonuswitz. Ja, Bonusrunde. Bonuswitz. Eine Bonusrunde. Bonuswitz. Ach, ich habe gar keinen aufgeschrieben. Aber das ist schon ein Insider. Ich habe extra noch einen vierten, weil ich weiß, Marc ist dabei und da wird es hier nochmal eine extra Runde gedreht. Aha, okay. Nun gut, dann muss ich einen aus der Hüfte schießen. Aber Herr Wachtmeister, warum haben Sie mich denn angehalten? Fragen Sie nicht so blöd. Hier, Sie sollen mal pusten. Ich habe doch gar nichts getrunken. Nein, aber mir sind die Pommes frites zu heiß. Der war gut. Ja, sehr gut. Der ist ja gut. Ich mache heute mal den Stefan und gebe weiter. Nee, echt jetzt? Ja. Wirklich? Ja, wirklich. Okay. Ist ja auch witzig. Ja, hat zwar keiner gelacht, aber ist okay. Wir können ein paar Lacher einspielen. Ja, ich habe noch einen. Passt auf. Zwei alte Freundinnen treffen sich auf der Straße und beginnen über ihre Ehemänner zu reden. Mein Mann ist ein richtiger Engel, meint die eine. Worauf die andere sagt, hast du aber ein Glück. Meiner lebt noch. Ui. Jetzt geht's aber los. Ja. Das war das Witzbattle X. Nein, ist es noch nicht. Ach, ist es so? Noch nicht. Oh. Naja, jetzt habt ihr mich angefixt. Also wie wär's zum Beispiel ey. Mit dem hier. Ich gehe neulich durch meine Straße, da ist irgendwie eine ältere Frau, die steckt irgendwie ihren Kopf raus mit Lockenwickler im Haar. Ich rufe nur nach oben und kriegst du damit auch das fünfte Programm. Der war sehr Stefan, gut. Stefan lacht etwas verhalten, weil ich glaub, der wir sollten schon aufhören. Eine Stunde runterkriegt und was er alles rausschneidet. Ja, genau. Nachher Witzbattle XXL mit einer Runde. Nee, oder der Podcast, so eine Begrüßung und dann gleich ein Witzbattle. Genau. Na komm, Marc. Dann ist Marc, komm. Wir sind ja nett, du darfst noch einen. Jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Tja. Tut mir leid. Ja, dann müsst ihr bis zur übernächsten Woche warten. Denn dann gibt es wieder neue Witze und bestimmt auch wieder irgendein spannendes Thema. Ja. Ich kann doch jetzt schon versprechen, dass Stefan meine Hausaufgaben machen wird, die ich. es ist wie jemand, früher. Der seine Hausaufgaben macht. Ich mache das früher. Stefan macht weiter meine Hausaufgaben. Genau. Nee, andersrum. Ich schreibe die von dir ab. Nur dafür musst du die erstmal machen. Nein, lass uns mal wie früher machen. Mach du mal. Na gut. Ich hätte viel besser in der Schule sein können, wenn du sie ein bisschen angestrengt hättest. Ja. Genau, wir gucken mal. Wir lassen uns überraschen. Ja, ich würde sagen, Leute, das war doch ein richtig gelungener Podcast. Wir loben, also mein Lob geht an euch raus, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr wieder mit dabei wart vor allem und dass ihr euch hoffentlich gedanklich mit dem, was wir euch dargeboten haben, auseinandergesetzt habt oder die nächsten zwei Wochen auseinandersetzen werdet. Genau, also wie gesagt, schreibt uns, wenn ihr irgendwie da noch Anmerkungen habt oder Ideen oder vielleicht auch selber irgendwas erlebt habt in die Richtung. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Ganz genau. Hört in zwei Wochen wieder rein. Es geht auf jeden Fall weiter mit dem Podcast. Irgendwas ist auch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Genau. Freut euch in zwei Wochen ohne René. Besser. Besser vor René kann. Und ohne Stefan. René ist jetzt ganz traurig. Und symbolischerweise, wenn ihr jetzt sehen könntet, wie mein Bildschirm aussieht, in der Dunkelheit. Mark hell erleuchtet. No. Bei René sieht man kaum noch was. Symbolischer. Ja, genau. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 37 vom Podcast Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Danke an Marc, dass du wieder mit dabei warst. Danke an René. Sehr gerne. Und danke an euch. Wir wünschen euch schöne zwei Wochen. Tschüss. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Ich habe noch 5 Stunden 30 und das ist welche Podcast-Folge? 2. Was bitte? Nochmal, entschuldige, ich habe gerade, ich war gerade... Du hast gerade einen anderen Podcast, oder was? Hä? Wie? Sag nochmal bitte, Stefan. Ja, ich mache gerade einen eigenen Podcast. Nee, sag nochmal, Stefan, bitte. Also, am Anfang würde ich sagen, ein bisschen Smalltalk. Ja, Schmalltalk. Schmalltalk. Schmalltalk. Können wir bitte schwedische Sachen weglassen? Das wäre ja meine nächste Sache gewesen. Können wir kurz auf Schweden eingehen? Aber das möchtest du nicht mehr hören. Genau, und dann sagen wir, ja, René ist nicht zur Podcast-Aufzeichnung erschienen. Unentschuldigt, die fehlt. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, mal die Kreativität unter Druck zu testen. Ja. Weißt du, was es da für einen Shitstorm gab wegen dieser Ansage? Ja, ich weiß nicht. Wir machen uns damit über jeden Schwarzen lustig. Farbigen, bunten. Marc, bist du eingeschlafen? Ich höre dich nicht, Marc. Wo ist dein Mikro? Jetzt ist komplett gestorben. Wir hören dich nicht, Marc. Also Marc kann immer gucken, ob er Ausschlag hat in seinem Order City. Ja, nee, Marc, wir hören dich nicht. Format C-Doppelpunkt. Nee, er hat einen Mac, das ist schlecht. Also hören tut er uns das schon. Also ich, ja, das glaube ich auch. Und na komm, René, wir fangen jetzt einfach an. Irgendein geheimes Zeichen rübergegeben. Nee, Marc, wir hören dich wirklich nicht, ohne Scheiß. Warte mal, ich guck mal. Aber warum? Bis eben haben wir nur noch. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte er sein Mikrofon nicht beleidigen sollen. Pinacolor? Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht reingehört. Aber ist egal. Das müsst ihr dann machen. Warte, ich singe ihn dir kurz vor. Nein. Ja. Sehr schön. Marc, das ist nur eine kurze Pause. Willst du kurz Sport machen, Marc? Mach mal Kniebeuge. Ja. Übrigens, ich habe extra Marc geschrieben, er möchte mal seine Schreibtischlampe anmachen und das hat er netterweise gemacht. Und jetzt sitzt René im Dunkeln. Das ist unglaublich. Ja, genau. Das Problem ist, ich habe Angst, wenn ich den Stecker jetzt rausziehe, dass ich den Falzen rausziehe und dann ist hier gleich zappenduster. Ja. Audiotechnisch. Naja. Ist egal. Ja, spannende Sendung, würde ich sagen. Was für eine Pause, ey. Ist René wirklich noch da? Ja, René sieht man kaum noch. Also muss ja ganz nah rangehen. Könnte ich noch was von ihm sehen. Ja. Ey, ich kann nicht mal mein Handy als Beleuchtung für mein Gesicht nehmen, weil ich überall Dark Mode habe. Dark Mode ist, du kannst nicht den Dark Mode, das darfst du nicht sagen. Übrigens, bei meinem Handy heißt es nicht Dark Mode, sondern Night Mode. Ist mir egal, das ist der Bezug zur BVG, Kasim Akboga. Ja. Ja, der arme Kerl, ey, hatte eine große Zukunft vor sich. Er ist ja schon tot, ja. Ja, war eigentlich eine coole Sendung. Ich muss sagen, es ist typisch René, ne? Am Anfang der Sendung schon auf die nächste Sendung hinweisen. Das ist ja klar. Weißt du, ey, hätte ich am liebsten links und rechts eine Scheuer können. Warum? Aber, naja, das macht man ja nicht. Ich kann es ja nicht am Anfang sagen, nächste Folge. Ich habe die Netiquette gelesen von unserem Podcast und die besteht aus einer leeren Seite. Paragraph 7a. Paragraph Absatz 1 3. Ist jetzt aufgenommen. Ja. Nein, alles okay. Ich lasse es auch drin. Ich schneide es nicht raus. Danke. Wollen wir mal schon auf Stopp jetzt machen? Ja, wir machen jetzt Stopp. Danke euch. Stopp. 5. Ich bin der Letzte, der Stopp drückt, werde ich. Weil ich die Stopptaste nicht sehe. Warte mal, ich habe ein Problem. Scheiße. Zack, Rechner runtergefahren. Löschentaste. Ja, wie? Das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.